Es geht um langsame Musik heute. Nicht nur langsam im Sinne von nicht schnell, also etwa Balladen, langsame Stücke, wie sie schon immer in Rock und Pop vorkamen, über alle Jahrzehnte hinweg, ob Elvis, Beatles oder Madonna. In dieser Sendung wird das Tempo noch weiter reduziert. Musik wie in Zeitlupe, zum Beispiel eben zu Beginn von Sold American aus Chicago oder hier gleich von Missouri aus Nürnberg. Aus ihrem Mitte letzten Jahres erschienenen Album It's a Glow in the Dark Good Time. Auch sie zerdehnen die Lieder manchmal bis zum Gehtnichtmehr, wie bei Every Single Day von und mit Missouri.